weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Die Begegnung mit dem Wiesbadener Künstler Horst Reichert war, wie er selbst in seiner Widmung im Katalog zur Ausstellung »Stirb und werde« schreibt, mit einem interessanten und langen Gespräch verbunden. Es war Winter 2024, er hatte gerade seine Mutter verloren und ich die meinige. Dies war am Anfang und auch eine Weiterführung der Gedanken um die künstlerische Umsetzung des jeweiligen Projektes, das ihn mit Natur verbindet und mit Technik. Wir sind im Digitalen wie auch im Physischen gelandet und verwurzelt. Vergangenes wird Gegenwärtiges mit Sicht auf Zukünftiges. Ein gutes Gespräch. Stirb und werde, das Kunstprojekt, das er vor kurzem mit Partnerin Stella Tinbergen und einer weiteren Künstlerin Tinbergen ist Fotografin und Dokumentarfilmerin, fertigstellte und in einer Wiesbadener Kirche ausstellte, war einer unserer Gesprächsthemen. Horst Reichert ist Vergolder geworden. Ein Handwerk, das in das Familiengeschäft passte, denn der Vater hatte das Rahmengeschäft bereits übernommen, das in der Taunusstraße war, und der Sohn konnte seine künstlerische Begabung durch seinen Beruf einbringen. Nun ist es ganz in seinen Händen und bedächtigt widmet er sich neben den Rahmungen auch der Renovierung des historischen Hauses in der Taunusstraße. Als er uns nun auch den Film, den seine Lebenspartnerin, die Fotografin und Dokumentarfilmerin Stella Tinbergen von der Künstlergruppe 50 schuf, der Reichert seit vielen Jahren angehörte, übermittelte, gab es diesen Film. Und ich sah ihn mir an, Kunst als Schlüssel zur Existenz, dessen Titel und damit auch das Motto Sie alle in dieser Gruppe sehr ernst nehmen. Einblicke in Reicherts künstlerische Arbeiten gab der Film ebenfalls. Es beleuchtet sehr gut, dieser Film natürlich eher, wie dieser Künstler seine handwerklichen Fähigkeiten, wie die Technik des Vergoldens mit seinen Konzepten in Einklang bringt. Es entstehen so Werke, die von kleinen bis größeren Formaten in ungewöhnlichen Räumen, wie zum Beispiel dieser anglikanischen Kirche in der hessischen Landeshauptstadt, ausgestellt waren, Aussagekraft vervielfältigt und Reichert in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern Installation und Aktion zu einer multimedialen Schau macht. Seine Neugestaltung von Handwerksinstrumenten, unbekannte Werkzeuge nennt er sie, verleiht diesen Objekten schamanische Symbolik, und durch die Gestaltung mit Gold entrückt der Künstler sie dem Alltag und ihres eigentlichen Zweckes. Ähnlich ist seine Arbeit mit Borkenkäfermustern und digitaler Technik. Seine Ideen liegen der Arbeit mit dieser Paarung zugrunde, wie auch die Materialien und die Technik, um sie in Einklang von Objekt und Aussage zu bringen. In seinem Projekt Stirb und werde nimmt er noch die Techniken des Übertragens von Fotografien, die gerade dieses Thema beleuchten, auf Steinfragmente dazu, die dann an den Wänden der Kirche die kirchliche Symbolik von Farbe, Stein und Bild in einer Reihe für einen gedankenvollen Gang an ihnen vorbei schaffen. Betrachtet man die Gruppe 50 insgesamt, die meisten von ihnen in ihren reiferen Jahren, wir sind im Jahr 2024, so herrscht ein hohes künstlerisches Niveau in den Köpfen und in den Werken. Ein jeder schafft und jeder schafft anders. Der Film gibt Einblicke ohne Gesamtschau, er macht neugierig, aber dieser Blick auf diese Künstlergruppe gibt eine Art Momentaufnahme. Sie macht neugierig auf gute Gespräche, von denen man auch einige im Film mitbekommt. Eine Schau auf das Schaffen 8 dieser Gruppen. Im Frühjahr 2024 kann sich der Betrachter wie in Jahren davor einmal wieder in einer der Wiesbadener Partnerstädte, diesmal in England, ansehen. Sie heißt Together und wird von der Royal Tunbridge Arts Society vom 4. bis 14. April 2024 gezeigt. Der Film von Stella Tinbergen zeigt die wichtige Stellung dieser Nachkriegsgruppe von Künstlern und weist sie als eine der ältesten Künstlergruppen in Deutschland aus. Die Stile gehen von Gegenständlichkeit zur Abstraktion, die Medien von Malerei, Skulptur, Installation, Earth Art bis zu Fotografie. Man sieht den Prozess und die Wirkung auf den Künstler und das Publikum. Den Dialog zwischen ihnen und die gegenseitige befruchtende Arbeit, wenn sie sich ergibt. Man hat sich und durch unsere Interviews nun auch Ihnen viel zu sagen. Jetzt hören Sie unser Gespräch, das ich, Susanne Nielsen, mit Horst Reichert führte, und zwar um die Jahreswende 2023 und 2024. Wir sitzen hier in einem Atelier von Ihnen, Herrn Horst Reichert. Ist das richtig? Ja? Reichert. Und Sie haben mir fantastische Dinge jetzt gezeigt. Sachen, die Sie jetzt machen. Wie haben Sie angefangen mit Ihrer Karriere? Sie sind Wiesbadener Künstler. Ja. Sie gehören der Gruppe 50 an. Die Gruppe 50, übrigens am Mikrofon Susanne Nielsen, sollte ich das noch nicht gesagt haben. Und willkommen zum Kulturspiegel. Die Idee ist ja, dass man Künstler in ihrer Umgebung findet. Und ich habe Sie hier eigentlich ganz anders kennengelernt, denn Sie betreiben auch ein Rahmungsgeschäft. Und ich stehe vor einem wunderschönen Goldrahmen. Und da könnten wir eigentlich so ein bisschen ansetzen mit dem, was Sie einmal gelernt haben. Sagen Sie uns dazu was. Ja, ich habe Vergolder und Fassmaler gelernt. Fassmaler heißt das Bemalen und Fassen von Figuren, meist kirchlichen Figuren. Und da gibt es hervorragende uralte Techniken, die ich versuche in die Moderne und in die Neuzeit zu übertragen. Die sind so interessant, dass es eigentlich zu schade ist, sie zu vergessen oder nur in diesem alten Rahmen zu belassen. Und wird noch verlangt, dass man das macht, was Sie ursprünglich gelernt haben? Weniger. Es ist halt, Wiesbaden ist ja doch eine protestantische Ecke. Da ist das weniger bekannt und gefragt. Rahmen mit Verzierung, und wenn es nur ein leichtes Blättchen ist, ist dann schon gleich ein Barockrahmen, obwohl er nicht mal daneben gelegen hat. Im bayerischen Raum oder im Mainzer Raum sehe das anders aus. Also wo die katholische Kirche noch stärker vertreten ist? Da ist einfach ein größeres Kunstverständnis da. Wenn man diese Kirchen ansieht, die platzen nur so von Kunst. Und die evangelischen Kirchen sind ja eher kahl, da ist eher selten Fragen Kunst wir zu mal finden. Martin Luther. Ja. Das war eigentlich die Idee, nicht? Dass ein bisschen weniger Ornament und ein bisschen mehr Bibel war. Also das war seine Idee. Ja, klar. Aber jetzt Wiesbaden war es ursprünglich auch schon evangelisch. Also ist schon lange. Meines Wissens sogar schon zur Zeit Luthers. Wiesbaden war ja Nassau. Mhm. Ist das schon zur Zeit Luthers protestantisch geworden. Mhm. Und der Geschmack der Bevölkerung richtet sich dann auch nach dem, was man hier sieht. Na klar, das ist letztendlich eine unterbewusste Sache irgendwie. Aber es gibt auch viele Russen in dieser Gegend. Also die russische Kapelle auf dem Neroberg, das ist auch mit viel Ornament, oder nicht? Ja, klar, das ist aber wieder eine ganz andere Richtung. Klassischer, aber auch mit viel Gold, ne? Klar, und eben die Ikonen, die aber natürlich auch eine Gesetzmäßigkeit haben. Ikonenmalerei ist sehr geregelt, sehr nach Vorschriften. Mhm. Und darum ist es ja oft für Experten schon sehr schwer zu unterscheiden, in welche Zeit eine Ikone entstanden ist. Weil sie immer nach den alten Regeln geschaffen wird. Es ist mit Asien genauso. Ich will mit malen wie Master Wu. Also wer immer da Jahrhunderte früher kam, da will man genauso sein. Also im Westen ist, glaube ich, so diese Idee, dass man immer wieder was Neues schaffen will. Ja. Und Sie haben also diese alten, wunderbaren Techniken gelernt. Ja. Können Sie welche nennen? Was hat man alles gelernt, die Sie jetzt also anwenden? Also, weil Sie haben ja gesagt, Sie nehmen also Harze, die also auch mit dem Vergolden zusammenhängen, oder? Ja, also Vergolden ist ja eigentlich entstanden, indem man Massivgold imitiert hat. Ja. Und die Techniken, die man bei Metallbearbeitung hat, wie Gravieren, wie Punzieren und sowas, ist dann in den Vergolderberuf übertragen worden, aber auf anderen Untergründen, Kreideuntergründen und so weiter. Man wollte eben Massivgold vortäuschen. Mhm. Das kann man also schon. Also hat man Stuck genommen, also Stuck ist ja Gips, eigentlich Gipsuntergrund, so eine Art Gips? Stuck ist eine Art Gips, aber Grundierungen sind Kreidemischungen mit tierischen Leimen. Das ist schon eine andere Sache. Ist Fester. Fester und stabiler als reiner Gipsstuck. Wurde das in Kirchen auch verwendet, was Sie dann da gelernt haben? Auch, ja. Mhm. Also das sind Techniken, die, ich war vor etlichen Jahren in Ägypten, im Ägyptischen Museum, da sind diese Techniken schon alle da. Mhm. Da kann man das nebeneinander von Massivgold, also siehe Tutanchamun-Maske, dann kam die Plattierung, also Auftragen von Goldblech auf Holz oder andere Untergründe und dann wurde das Gold noch dünner, dass es Blattgold war und das kam dann auf diese Grundierung. Das ist in der ägyptischen Kunst schon zu beobachten, über die Antike bis in die Gegenwart. Mhm. Also ein sehr, sehr alter Beruf und Technik. Mhm. Und und eben das Vortäuschen von Massivgold. Mhm. Und jetzt haben Sie eine Möglichkeit, das ins ganz Moderne, beziehungsweise mit Ihrer Philosophie zusammenzubringen, denn Sie haben ja eine ganze Menge von Dingen zwar gelernt, aber dann jetzt die Umsetzung erstaunt mich bei jedem Projekt, was Sie mir hier vorgestellt haben. Ja, ich habe mit der Digitalisierung befasst und habe dann festgestellt, dass die alten Platinen, diese Lötgänge, eine gewisse Ähnlichkeit haben mit den Fraßgängen des Borkenkäfers. Und die sind innerhalb der Borkenkäfer frisst unterhalb der Borke. Und zwar die Innenwand der Borke frisst der die ab. Der Rinde, ja. Und zwar nach Hunger, beziehungsweise nicht ästhetische Entscheidungen von dem Borkenkäfer oder. Ja, das sind ja auch oft, also es gibt verschiedene Sorten. Einer heißt Kupferstecher und der andere heißt Buchdrucker. Der Buchdrucker hat einen Mittelgang und dann gehen Seitengänge ab. Das sieht aus wie die Zeilen eines aufgeschlagenen Buches. Aha, also ganz nach Art des Borkenkäfers. Ja, und das sind eigentlich, er legt da seine Eier ab und aus diesen Eiern entwickeln sich die Larven. Und die Larven fressen dann von dem Mittelgang in die Seitengänge rein. Dadurch werden nach außen hin diese Gänge immer größer, in richtige Kammern. Und wenn dann der Reifestadium entstanden ist und ein neuer Käfer ist, bohrt er sich dann nach außen und fliegt dann aus auf nächste Bäume. Und durch die Trockenheit der letzten Jahrzehnte. So, jetzt waren wir wieder mal durch einen netten Kunden, ein Taubenschlag bei Ihnen, dann nachmittags, die noch die letzten Weihnachtsgeschenke, wir sind hier 2023 am Ende des Jahres und kurz vor Weihnachten und wir waren bei Borkenkäfern im Wald, die einen fressen sich wie ein Buch durch die Borke und andere fressen wieder anders. Und Sie sind aber darauf gekommen, dass es jetzt um was völlig anderes geht, nämlich um die Strukturen. Ja, die Struktur dieser Fraßgänge haben mich an diese Platinen erinnert, diese Lötgänge. Und, von Computern, muss man jetzt dazu sagen. Oder ja. Generell von elektronischen Geräten, das ist auch in Fernsehern oder Telefonen, genau. Oder wer weiß was, überall drin. Mhm. Und diese Ähnlichkeit fiel mir halt auf. Und, also ein Muster, sind also Reliefs quasi. Ja, kann man durchaus sehen. Und ich habe dann von diesen Fraßgängen Abdrücke gemacht mit einer alten Vergoldertechnik, Vergoldermasse, und die dann eben silbrig und grün gefasst, wie diese Platinen, und auch in diese Form geschnitten und auch Abdrücke von Platinen gemacht, von der Rückseite, die mit den Widerständen und Transistoren. Ja, sind da kleine Drähte, also für den Laien, ja, muss man sagen, sind kleine Drähte und kleine, sieht aus wie kleine, kleinste Glühbirnen. Also ja, sind oder das sind Transistoren, das sind Widerstände, unterschiedlichste kleine Bauteile. Mhm. Und wenn man da Abdrücke von macht, auch mit derselben Masse, hat das eine gewisse Ähnlichkeit mit den Teilschrifttafeln aus Mesopotamien. Die ja auch eingedrückte, mit einem Werkzeug eingedrückte kleine Keile sind. Ja, man sagt Keilschrift, aber wenn man an die Machart denkt, ja, ist es ja auch in eine weiche Masse reingestoßenes Stück Metall oder was immer es war, oder Stein, vielleicht haben sie es mit Stein gemacht. Nein, das war ein Ton. Und in nein, aber in den Ton hinein musste man ja mit einem noch härteren Gegenstand, ja, einen kleinen Keil, vielleicht auch ein Holzstift, also kleine, wie als wenn man einen Schraubenzieher nimmt, für jetzt jemanden heute, der das nicht kennt, also als wenn man einen Schraubenzieher dann vorne mit der scharfen Kante quasi in ein Stück weiche Oberfläche reinhaut, ja, oder reinschiebt. Und das Ganze erhärtet, hat dann eine Relief, also eine Oberfläche, in die dann diese Einschnitte quasi in regelmäßigen Mustern eingestoßen werden. Und das nennt man also Keilschrift. Die ersten Schriften waren so. Später haben die Ägypter ganze Bilder reingehauen in Stein. Und Sie haben jetzt wieder mit einer weichen Masse zu tun, die Sie da bearbeiten. Ja. Und auch obendrauf dann mit, also diese Einbuchtungen in diese Masse, die dann verhärtet ist, die werden dann obendrauf mit einer Farbe, also Sie haben da eines, das ist Gold, sieht es Gold aus? Das ist Blattgold. Das ist Blattgold? Blatt vergoldet. Oder diese anderen habe ich teilweise, also die Abdrücke von den Fraßgängen, versilbert und dann gelüstert. Gelüstert sind farbige Lacke, auch eine Technik aus früherer Zeit. Da kann man Metalle, farbigen metallischen Effekt, also wie Metalliclack sozusagen, aber eben auf dem Silber oder auf dem goldenen Untergrund. Und auf den Höhen habe ich dann mit Lösemittel diesen grünen Lüster wieder abgewischt, dass dann die Versilberung wieder zutage tritt und die Ähnlichkeit mit den echten Platinen auf einmal sichtbar wird. Und ich frage mich, warum die echten Platinen grün sind? Sind das auch nicht, weiß ich nicht, warum man sich damals für das Grün entschieden hat, oder ob das Material einfach grün war, das weiß ich nicht. Also Sie haben sie sich geschenken lassen von Leuten, die also Computer oder solche Dinge reparieren. Also sie sind da rangekommen. Werkstoffhöfen von Schrott, also die findet man ja. Also für den Künstler ist etwas besonders, wenn es geschenkt wird, ist natürlich wunderschön. Und wenn man es sich sonst holen möchte, muss man nicht in den Baumarkt, man kann also auch direkt zum Schrottplatz, ja, sozusagen. Weil das sind ja eigentlich ausrangierte oder defekte Sachen, die Müll sind. Und ja, für den Normalbürger Müll, ja, sind, und für Sie dann wieder kreative Oberfläche, kreative Inspiration. Und das ist die eine Sache, mit der Sie also, aber die Philosophie ist ja, die müssen Sie noch dazu nennen, denn wir haben jetzt die Technik beleuchtet und sagen, warum hat sie, gut, sie hat das an diese Gänge, die Käfer machen, beziehungsweise deren Raupen fressen, erinnert, aber da ist ja, das steht ja doch dahinter, diese Idee dessen, was unsere Gesellschaft ist, in gewisser Weise. Ja, also dieses, ich habe Rindenstücke, die sind übersät mit diesen Fraßgängen und das ist tödlich für einen Baum. Okay, also der Baum selber, wenn dieser Käfer diesen Stamm rauf und runter frisst, also dessen Larven, wird dann, also dem nimmt man die Lebenskraft. Ja, weil in der Kambiumschicht, die auch schädigt, das ist diese Schicht, die Lebensadern und die Nährstofftransport im Baum tätigen, ja. Tätigt, so. Ja, und wenn die durchtrennt und beschädigt ist, stirbt der Baum einfach ab. Das kann er nicht verkraften. Das ist aber auch beim Menschen so. Wenn Sie die Haut ablösen vom Menschen, dann stirbt er. Ja. Also Sie brauchen dieses Schutzschild und auch diesen Schutz davor, dass man die Körperflüssigkeit verliert. Ja. Im Grunde ist der Baum nicht anders wie der Mensch. Es sind halt eben lebende Wesen, die irgendwo, und sei es noch so entfernt, ähnlich aufgebaut sind. Und wenn man da die entscheidenden Adern durchtrennt, ist das tödlicher. Und wie sind Sie auf diese Idee gestoßen? Also sind Sie durch den Wald marschiert? Sie haben gesagt, da ist Ihnen auch der Käfer entgegengeflogen, aber... Nein, das nicht. Also ich habe gerade im Osten abgestorbene Wälder gesehen, da lagen diese Rinden noch in Massen rum. Ja. Und mir ist einfach diese Ähnlichkeit aufgefallen zwischen den Borkenkäfern und diesen digitalen Fraßgängen, wie ich es nenne. Und für mich hat sich eben die Frage gestellt, was ist schädlicher? Ein übertriebener Borkenkäferbefall oder eine übertriebene Digitalisierung. Und das von der Schädlichkeit tut sich da keiner dem anderen den Rang ablaufen. Also das ist schon durchaus vergleichbar. Und beides massiv und beides heute auch eine Gegenbewegung in der Kunst vielleicht als Spiegelbild auch der Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt ja auch, Umwelt ist ganz wichtig, gerade wenn Sie junge Leute fragen, die sich dafür interessieren. Und auch Digitalisierung, läuft jetzt derjenige, der den Wald retten will, auch mit dem Handy rum 24 Stunden? Das weiß ich nicht. Klar, das irgendwo schon, ne? Aber also ist er dann noch wirklich umweltbewusst, wenn er beides, wenn er das eine gegen das andere antauscht, also wenn er beim einen protestiert und beim anderen nicht? Es kommt immer auf den Einsatz an. Also, gibt es da Gespräche? Haben Sie? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, in Frankfurt die Rechenzentren, wo der ganze E-Mail-Verkehr drüber läuft. Und das ist ja, macht ja jeder jeden Tag ständig und so weiter. Der Energiebedarf dieser Rechenzentrum ist, so was ich gehört habe, höher als der Energiebedarf vom Frankfurter Flughafen. Mhm. Über den Energiebedarf des Flughafens wird geredet, über den Energiebedarf der Elektronik oder der Digitalisierung wird kaum ein Wort verloren. Noch nicht. Das kann vielleicht kommen, aber das geht ja massiv in die Höhe, weil ja es wird ja immer mehr digitalisiert, immer mehr Bedarf an diesen Rechenzentren. Man will sie ja heute, weil da immer Mengen Abwärme anfallen, das irgendwie nutzbar machen, was wohl noch nicht in ausreichendem Maße gewesen ist. Aber da geht auch eine jede Menge Energie drauf. Also das sind sehr interessante Gespräche. Wenn Sie mir von Ihren Projekten erzählen, ist das ja nicht das Einzige, sondern Sie haben ein anderes Projekt mir vorgestellt. Da geht es um Geschichte auf Steinplatten, die Sie mit Fotos, also mit Einzelfotos von, wie Sie gesagt haben, wichtigen Informationsträgern, also sagen wir mal eine Skulptur, ein Reiterstandbild oder was immer, oder aber auch, was dann, was anderes kann man noch mit Geschichte oder dem zusammenbringen, ja, was Sie da an... Ich nenne es deutsche Fragmente. Mhm. Ich war jahrelang auch Gast auf der Sommerakademie in Salzburg. Da habe ich unter anderem auch einen Kurs bei Ai Weiwei mitgemacht. Ja. Und da habe ich diese Technik entwickelt. Ich wollte was mit Gold tun, weil das ja mein Beruf ist. Und dann fiel mir ein, aus dem Physikunterricht hatten wir ein Experiment, dass ein Blattgold da war und da wurde Licht durchgeschickt. Und das Licht ging durch diese Goldschicht durch. Hm. Gerade wurde entweder gebrochen oder reflektiert. Und dann dachte ich, ich vergolde einen Filter für meine Kamera. Das habe ich dann getan und habe durch das Blattgold fotografiert. Hm. Das analog, also mit Film noch. Und das gab sehr interessante Farbverwerfungen. Teilweise waren die Bilder türkis. Oder es gab Reflexe da drin und so weiter. Und diese Bilder habe ich dann auf Steinplatten übertragen. Nur das Foto, praktisch die Farbschicht übrig ist und der Stein auch noch mitspielt. Und meine Motive sind Sachen aus Deutschland, das können ganz profane Sachen sein, das können wichtige Gebäude sein, von Kirche oder Schloss oder Denkmal, wie auch schlimme Sachen wie das KZ von Dachau oder ähnliche furchtbare Orte, die ja auch zur deutschen Geschichte gehören. Es ist ja, und diese Bilder übertrage ich auf Stein. Also sind Fragmente, das eigentlich sind Fragmente. Also kaputte Steine, also keine vollständigen geschnittenen, geschliffenen Steine, sondern also flache Flächen, aber Oberflächen, aber eben auch mit zum Teil, wie gesagt, das die Maserung von Steinen und auch sagen wir mal, wie sie gebrochen sind, ist auch das Bild selber dann auch nur fragmentiert. Jetzt haben Sie auch eine Ausstellung gehabt in der englischen Kirche in Wiesbaden und diese englische Kirche gab es, haben Sie gesagt, für die Kurbevölkerung, also englisch-amerikanisch Kurgäste. Im 19. Jahrhundert. Und dort haben Sie also auch solche Steinfragmente, aber die haben Sie jetzt mit einem ganz anderen, nennt sich Stirb und Werde, ja? Ja. War die Ausstellung so genannt? Die Ausstellung hieß Stirb und Werde. Und die ist von meiner Freundin mitentwickelt. Mhm. Sie, können wir die nennen? Die Stella Tinbergen, sie ist Dokumentarfilmerin und hat auch schon dieses Thema bearbeitet. Mhm. Und in ihrer Ausbildungszeit hat sie in einem Altenheim gearbeitet, hat dort alte Menschen aufgenommen, fotografiert. Also die Bilder sind 40 Jahre alt. Und die haben wir auf Steinplatten übertragen. Ich habe dafür einen anderen Stein ausgewählt, denn für die deutschen Fragmente hatte ich Untersberger Marmor und Adnetter Stein. Die sind eher rot und farbintensiv. Und dieses Rot hätte zu diesen alten Leuten nicht gepasst. Das wäre zu lebendig, zu blutvoll gewesen. Und da habe ich diesen... fällt gerade das Wort nicht ein. Ist aber ein grauer Stein ja, gewesen? Ja, ist ein grauer, grauer, leicht gelblich, kränklich gelblicher Stein ausgewählt, der zu diesem Thema besser passte. Mhm. Und es waren jetzt alte Menschen, die zum Teil Tote auch. Nein, es ist kein Tote. Wir waren also alles war noch Lebende. Ein Schlafender dann vielleicht. Im unterschiedlichen Alter, also manche noch sehr aktiv und manche dann eben schon bettlägerig. Und in diesen Steinen sind an Dritten oder so ähnlich nennt sich das, das sind Einlagerungen von Mangan und Eisenoxiden, die sich zwischen diese einzelnen Schieferplatten reingekrochen sind, sehen fast pflanzlich aus und die dann über die Gesichter kriechen. Und dadurch bekommt das auch so was, ja, so eine Ewigkeitssache. Diese Steine sind ja Millionen alt, da sind alte Menschen drauf, kurz vor ihrem Tod, und er hat etwas, ja, ich kann das kaum beschreiben, eine ganz eigenartige Anmutung. Das sind auch wieder Bruchstücke, diese am Lebensende stehenden Menschen auf ja, Millionen alten Steinen zu sehen, wo über diese Zeit, es bettet sie in diese Weltzeit ein irgendwie. Und ja, das fanden wir sehr spannend. Und das wurde dann gerahmt und in der englischen Kirche ausgestellt. Also eine ganze Wand lang, Galerie. Und sehr, es ist ja auch eine Steinkirche, also innen drin. Die Wände, waren die jetzt Stein? Das weiß ich nicht mehr. Die waren verputzt. Ja, die waren verputzt. Aber irgendwie ist dieser Raum auch von Stein schon beeinflusst. Also ja, von der Architektur der Kirche. Ist eine Backsteinkirche, und, ja. Dadurch. Ja, aber es ist ein kühler Raum. Also ich sehe das nicht als das ist nicht warm und cozy. Nein, und, aber er hat eine Großzügigkeit und das. Hat da sehr gut auch vom Thema reingepasst. Mir ist leider dieses Wort für diesen speziellen Stein, den es nur in Platten gibt. Er hat immer Maserung, also er hat also wirklich so da sind auch, wie Einschlüsse und wie fast wie Pflanzen. Sie haben vollkommen recht, diese Adern, die da drin sind. Und es gibt ihn auch, wo dann wirklich Meerestiere, Fische und man hat da auch kleine Flugsaurier drin gefunden und so weiter. Die sind eben auch wie ein Geschichtsbuch über die Jahrmillionen eben. Wunderbar. Und wenn Sie so ein Projekt entwickeln, was ist daraus geworden? Bleibt so etwas in einer Umgebung oder muss dann wieder eine neue? Sie haben gesagt, Sie mögen diese Kühlfach-Galerie-Atmosphäre gar nicht so sehr. Das ist also eine gewachsene Kirche, ist irgendwie was ganz anderes. Ja, Kirchen oder auch andere Räume, die Lebensspuren haben. Also ich habe mal in Halle in Österreich in einem alten Gebäude ausgestellt, also mit mehreren zusammen. Dort wird ja Salz abgebaut, schon aus keltischer Zeit. Und da sind Häuser, alte Häuser, an die Felswand gebaut. Und da kann man im ersten oder zweiten Stock auf ebener Erde nach hinten in den Keller gehen. Also da ist in die Felsen rein Höhlen geschlagen als Kellerräume, aber im ersten oder zweiten Stock. Hm. Und in einem solchen Raum hatte ich immer eine andere Ausstellung und das finde ich sehr viel spannender als irgendwelche cleanen, kalten Räume. Und wie findet man diese speziellen Räume, um sich dann, das ist ja mit einer irren Logistik, ich meine, Sie können ja nicht einfach sagen, hier, ich zeige jetzt meine Bilder, sondern da muss man ich will jetzt nicht den ganzen Vorgang, aber ich meine, das ist ja doch auch eine spezielle Idee von Ihnen, sich in solchen Räumen einzubringen, nicht? Ja, man hört, dass dieses Haus wurde für Ausstellungen benutzt. Darum. Also diese Kirche war schon. Ja, also ich meine jetzt in Hallein, wurde für Ausstellungen benutzt. Auch, ja. In der Kirche gab es auch immer wieder Ausstellungen. Also es gibt schon solche starken Räume, die auch Ausstellungen ermöglichen. Und wenn man dann selber Projekte hat, dann müssen die auch da reinpassen. Also das müssen Sie selber ja auch wissen, bevor Sie auf jemanden zugehen und sagen, harmonieren. Das ist natürlich klar. Und wie stellen Sie sich jetzt die die Borkenkäfer, wo kommen sie hin? Wo, das sind jetzt mehr Objekte, als die sie machen? Das war dann eine Gruppenausstellung, auch diesmal, auch in derselben Kirche. Ach, das hat auch sehr gut gepasst. Also es war, also ich weiß nicht, ob an anderen Orten man dem so aufgeschlossen wäre. Wissen Sie, das gehört ja auch ein Kurator in der Kirche dazu, der sagt, wunderbar, das passt hier hin. Ja, klar. Also dieser... Also Stirb und Werde ist natürlich... sehr interessiert an solchen Sachen. An solchen Sachen. Das hängt immer mit der Person, ob die kunstaffin ist oder nicht, zusammen. Und Sie haben das große Glück, im Moment ist da jemand, der das macht. Haben Sie selber noch Träume, was Sie noch gerne machen möchten mit Ihrem Werk oder mit Ihren Kreationen? Ja? Ja gut, ich möchte schon, dass das erhalten bleibt. Dadurch mache ich ja auch diese Renovierung dieses Ladens, dass das so eine Art Kulturzentrum und Ausstellungszentrum wird, wo dann eben auch meine Arbeiten später mal archiviert sein können. Schön, das also man hat quasi ein eigenes Museum ins B geschaffen, so kann man sagen. Ja. Also das finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das wird werden. Das ist jetzt ein neues Ziel, wenn man vielleicht von dem weggeht, was die Vergangenheit war. Wenn das speziell Familie betrifft, dann muss man sagen, wie ist mein eigenes Leben? Jetzt muss ich das auch ein bisschen in die Richtung bringen, des sich Erinnerns an die Dinge, die man selber geschaffen hat. Ja. Ja? Das ist dann, irgendwie fällt dann die oberste Raketenstufe, die unteren Raketenstufen fallen weg. Ja? Ja? Ja? Etwa, ja. Sie hatten einen schönen Satz in einem dieser Kataloge stehen, was für Sie Kunst bedeutet. Wissen Sie den noch? Das war jetzt in der Gruppe 50. Ich weiß es nicht. Was bedeutet für Sie Kunst? Ja, Kunst ist, ich weiß es wirklich nicht mehr ganz auswendig. Ja. Aber was ist für Sie Kunst? Fällt Ihnen dazu was ein? Kunst ist sicherlich nicht alles, aber ohne Kunst wäre ich sicher ein weniger. Also, es ist für Sie sehr, sehr wichtig. Lebenswichtig eigentlich. Ich habe mich eigentlich immer schon in irgendeiner Weise damit beschäftigt und mit dem Beruf landet man automatisch in dem Bereich. Ja, weil die, aber Sie hätten ja auch Mönch werden können, nicht? Und in der katholischen Kirche wäre dann viel zu tun gewesen für den Vergolder. Eventuell, ja. Ja? Ja. Ja, aber das haben Sie nicht gemacht. Nein, ich bin nicht katholisch. Ja. Nein, aber ich meine, ich glaube, die Kirche heißt ja noch willkommen. Also das, aber wie gesagt, also man geht seinen eigenen Weg und Sie gehen den quasi der Natur und der Technik. Also das ist interessant, dass Sie diese beiden Dinge zusammengebracht haben. Ja. Und auch weiterhin tun, denke ich. Denke ich schon, ja. Ja. Und mit Fotografin an der Seite haben Sie dann auch die Möglichkeit, das auch zu dokumentieren, was ich sehr schön finde. Mhm. Ja. Also ich wünsche Ihnen noch viel, viel spannende Projekte. Ja, danke. Und viel Glück bei der Renovierung, die jetzt im Entstehen ist. Und dann hoffe ich, dass ich wiederkomme und wir alle. Und Sie dann in der Taunusstraße 18 wiederfinden. Ja. Ja, dankeschön für das. Im Laufe des nächsten halben Jahres müsste die Renovierung abgeschlossen werden. Also 2024. Ja. Und in der Zeit wird dann auch das Museum Ernst in Wiesbaden entstehen, eröffnet werden. Es ist ja schon im Entstehen, es ist jetzt in der Endphase. Und dann kann man also in Wiesbaden nach Kunst des 21. Jahrhunderts suchen. Und sie auch finden. Ja. Bei Herrn Reichert und an der Wilhelmstraße. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt verabschiedet und Ihnen allen eine tolle Woche wünscht und sagt Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, Bye, Bye. Und seien Sie nett zueinander und bleiben Sie gesund. Tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Horst Reichert bedanken und für Sie sagen, dass es hoffentlich ein interessantes Gespräch war und wünsche Ihnen eine sehr schöne kreative Woche und darf Ihnen noch sagen, dass ich mich auch über das Geschäft Reichert mit Herrn Reichert unterhalten habe, das in einer anderen Sendung, die Sie bei uns sicher auch bald finden werden.